Erster, der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste. Dort sollte der Teufel ihn versuchen. Zweiter, Jesus aß 40 Tage und 40 Nächte nichts. Danach hatte er großen Hunger. Dritter, der Teufel kam zu Jesus und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Vierter, aber Jesus antwortete, es steht in der Bibel, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Er lebt von jedem Wort, das von Gott kommt. Fünfter, dann brachte der Teufel Jesus in die heilige Stadt Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels. Sechster, der Teufel sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring herunter. Denn es steht in der Bibel, Gott schickt seine Engel, um dich zu beschützen. Sie werden dich auffangen, damit du dich nicht verletzt. Siebter, Jesus sagte zu ihm, es steht auch in der Bibel, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Achter, wieder brachte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt und wie schön sie sind. Neunter, er sagte zu ihm, ich gebe dir das alles, wenn du dich vor mir hinkniest und mich anbetest. Zehnter, da sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan. Denn es steht in der Bibel, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und nur ihm dienen. Elfter, da verließ der Teufel Jesus. Und Engel kamen und halfen ihm. Zwölfter, Jesus hörte, dass Johannes ins Gefängnis gekommen war. Darum ging er zurück nach Galiläa. Dreizehnter, er verließ Nazareth und ging nach Kapernaum. Diese Stadt liegt am See, in der Gegend von Sebulon und Naphtali. 14. So wurde erfüllt, was der Prophet Jesaja gesagt hat. 15. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Meer und auf der anderen Seite des Jordan, Galiläa, wo viele nichtjüdische Menschen leben, 16. Die Menschen, die im Dunkeln leben, sehen ein großes Licht. Für die Menschen im Land des Todes wird ein Licht scheinen. 17. Von da an begann Jesus zu predigen, ändert euer Leben. Denn Gottes Reich ist nahe. 18. Jesus ging am See von Galiläa entlang. Da sah er zwei Brüder, Simon, der auch Petrus genannt wird, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen ein Netz in den See, denn sie waren Fischer. 19. Jesus sagte zu ihnen, kommt mit mir. Ich zeige euch, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. 20. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten Jesus. 21. Jesus ging weiter und sah zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus. Sie waren mit ihrem Vater im Boot und machten ihre Netze wieder heil. Jesus rief sie. 22. Sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. 23. Jesus ging durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und erzählte die gute Nachricht von Gottes Reich. Er heilte alle Kranken und Schwachen. 24. Die Nachricht über Jesus verbreitete sich in ganz Syrien. Die Leute brachten alle Kranken zu ihm, Menschen mit schlimmen Krankheiten, Schmerzen, Dämonen, Menschen, die verrückt waren oder nicht laufen konnten. Und Jesus heilte sie. 25. Viele Menschen folgten Jesus. Sie kamen aus Galiläa, Dekapolis, Jerusalem, Judäa und von der anderen Seite des Jordan.